die Mama Santissima und der erste Drangheta-Krieg. Als man in den 60er und 70er Jahren von den gewaltigen Reichtümern des organisierten Verbrechens erfuhr, behaupteten viele Beobachter, dass sowohl in Sizilien als auch in Kalabrien die traditionelle von einer neuen Sorte Mafia abgelöst worden sei. Die Mafia war nicht mehr ländlich, sondern urban. Sie nutzte die Autobahn statt der Eselspfade. Es waren Gangster in polierten Schuhen, keine rückständigen Bauern in dreckigen Stiefeln. Der neue Mustermafioso, hieß es, sei ein junger, aggressiver Geschäftsmann. Die Brüder Giorgio, Paolo und Giovanni De Stefano waren für die meisten Menschen die Prototypen des aufstrebenden Businessverbrechers. Sie stammten aus der Stadt Reggio Calabria, dem Reich von Don Mico Tripoto. Der verbrachte einen Großteil seiner Zeit in Kampanien, wo er enge Freundschaften mit den Camorristi des neapolitanischen Hinterlands pflegte. Während Don Micos Abwesenheit stiegen die De Stefanos zu einer eigenständigen Macht auf. Giorgio, der älteste der Brüder und auch der gerissenste, wurde von einem abtrünnigen Dranghetista als der Komet bezeichnet, der aufgehende Stern des organisierten Verbrechens in Kalabrien. Die De Stefanos waren die enthusiastischsten Teilnehmer an der Reggio-Revolte und am meisten darauf erpicht, sich mit faschistischen Umstürzlern zu befreunden. Und sie waren jung. Keiner von ihnen war zum Zeitpunkt des Montalto-Treffens jenseits der 30. Das Triumvirat, dessen Autorität die De Stefanos herauszufordern gedachten, stammte noch aus einer älteren Generation. Don Tony Macri hätte glatt ihr Großvater sein können. Doch trotz dieser gegensätzlichen Gesichter und des Wandels von Tradition zu Moderne, der in ihnen sichtbar zu werden schien, war keineswegs klar, wer als Sieger und wer als Verlierer aus der beispiellosen Gewalt der 70er Jahre hervorgehen würde. Als die 'Ndrangheta mit Hilfe der Bauindustrie, des Tabakschmuggels und der Entführungen zu ihrem Vermögen gekommen war, ließ sie ihre Traditionen nicht einfach hinter sich und wandte sich der Moderne zu. Von Beginn an haben die Mafias in Italien stets Tradition und Moderne vermischt. Ihre Reaktion auf die neue Zeit war, die Mischung anzugleichen, beziehungsweise, im Fall der 'Ndrangheta, brandneue Traditionen zu erfinden wie jene, die der Gegenstand dieses Kapitels sein soll, die Mama Santissima. Zum einen liefert sie den Beweis für die vielen Freunde, die die Mafias mit ihrem neuen Reichtum in der italienischen Elite gewinnen konnte. Zum anderen wurde die Mama Santissima zum Auslöser des ersten 'Ndrangheta-Kriegs. Und um ihn zu verstehen, müssen wir einige zarte, aber wichtige Unterschiede zwischen 'Ndrangheta und Cosa Nostra begreifen. Die Cosa Nostra prüft ihre Anwärter sehr sorgfältig, ehe sie sie in die Organisation aufnimmt. Oft muss ein Krimineller warten, bis er über 30 ist und schon jahrelang bewiesen hat, dass er aus dem rechten Holz geschnitzt ist. Die kalabrische Mafia lässt weitaus mehr Leute zu. In einem Polizeibericht von 1997 stand zu lesen, dass es auf Sizilien insgesamt 5.500 Mafiosi gebe, beziehungsweise einen auf 903 Einwohner. In Kalabrien waren es 6.000 Dranghetisti, beziehungsweise einer von 345 Einwohnern. In der Provinz Reggio Calabria, in der die 'Ndrangheta am stärksten vertreten ist, kam sogar auf 160 Einwohner je ein 'Ndranghetista. In anderen Worten, proportional gesehen lässt die 'Ndrangheta 2,5-mal mehr Mitglieder zu. Die männlichen Nachkommen eines Bosses werden eingeweiht, ob sie wollen oder nicht. Einige durchlaufen das Ritual sogar schon kurz nach ihrer Geburt. Wenn sie an Ansehen gewinnen, durchlaufen sie eine Hierarchie der Statusebenen. Die einzelnen Ränge heißen Doti, Gaben. Wer zu einer höheren Gabe aufsteigen darf, erhält einen Fiore, eine Blume. Die Vergabe jeder Blume wird von einem Ritual begleitet. Dabei bestimmen nicht die Gaben, sondern Geheimnisse den Status innerhalb der 'Ndrangheta. Als die Einkünfte der 'Ndrangheta zu Beginn der 1970er Jahre stiegen und auch die Spannungen zunahmen, wurde diese Etikette immer weiter verfeinert. Bis zum Beginn der 70er Jahre war die höchste Gabe, die ein Mitglied der Drangheta erreichen konnte, die eines Scarista, ein Mann, der die Regeln bricht. Um 1972/73 begannen einige Anführer, eine neue, höhere Gabe für sich selbst zu schaffen, die des Santista, Sanktist. Mit dem neuen Status ging die Zugehörigkeit zu einer geheimen Elite einher, die als Mama Santissima, heiligste Mutter oder kurz Santa, bekannt ist. Theoretisch war die Mama Santissima ein sehr exklusiver Kreis, zu dem nicht mehr als 24 Bosse zugelassen waren. Ein Santista zu werden erforderte ein neues Ritual, eine exklusive Variante der bereits existierenden Initiationsrituale der Drangheta. Der Träger dieser neuen Blume erhielt außerdem Zugang zu gewissen Privilegien. Das wohl wichtigste war die Mitgliedschaft in einem der geheimen Freimaurerbünde, die im Italien der 70er Jahre aufkamen. Die berüchtigste dieser neuen Gruppierungen war Propaganda Due oder P2, eine Geheimloge, deren Mitglieder Korruption und rechtsgerichtete, staatsgefährdende Gedanken pflegten und die bis ins Herz der etablierten Gesellschaft Italiens reichte. Als im März 1981 eine vermutlich unvollständige Mitgliederliste von P2 gefunden wurde, entdeckte man unter den 962 aufgeführten Personen alle Leiter der Geheimdienste, 195 Offiziere aus den verschiedenen bewaffneten Korps der Republik, darunter 12 Generäle der Carabinieri, 5 der Guardia di Finanza, 22 der Armee, 4 der Luftwaffe sowie 8 Admiräle. Außerdem stieß man auf hochrangige Richter, mehrere Präfekten und Polizeichefs, Bankiers und Geschäftsleute, Beamte, Journalisten und Fernsehsprecher. Auch 44 Parlamentarier standen auf der Liste, darunter 3 Minister. Unter den genannten Geschäftsleuten war ein Unternehmer, der damals noch nicht zur etablierten Gesellschaft gehörte, Silvio Berlusconi.